Hello, hello, hello and good morning, my friends. Hallo, hallo, hallo. Guten Morgen, unsere lieben Freunde. You know, it is such a wonderful thing to be understood. Es ist so wunderbar, verstanden zu werden. So it's such a wonderful thing to give understanding to others. It's a divine virtue. Es ist eine wunderbare Sache, anderen Verständnis zu schenken. Es ist eine göttliche Tugend. And then he says another divine virtue that we need to put on is to be compassionate. Und dann sagt er, dass wir uns eine weitere göttliche Tugend anziehen müssen, nämlich mitfühlend zu sein. You know what? I probably was one of the most uncompassionate people that you could imagine. Weißt du was? Ich war wahrscheinlich einer der unbarmherzigsten Menschen, die man sich vorstellen kann. I really was. Das war ich wirklich. I was very, very just harsh on people who had weaknesses. Ich war sehr hart zu Menschen, die Schwächen hatten. You know, my attitude was, hey, listen, just suck it up and get over it. Meine Einstellung war, hey, hör zu, regle es einfach und komm darüber hinweg. And it's embarrassing to look back and think how hard-hearted I was. Es ist mir peinlich, wenn ich zurückblicke und daran denke, wie hartherzig ich war. And God really confronted me. Gott hat mich damit wirklich konfrontiert. He told me basically through a prophetic word that he cannot use me in healing unless I first learn to be compassionate. Er sagte mir durch ein prophetisches Wort, dass er mich nicht dazu benutzen kann, andere zu heilen, sondern dass ich erst lernen muss, mitfühlend zu sein. And there have I been trying to find out the keys of faith to be able to move in healing, and it wasn't faith that I needed, it was compassion. Und da war ich und versuchte, die Schlüssel des Glaubens zu finden, um Heilung zu bewirken. Und es war nicht der Glaube, den ich brauchte, sondern das Mitgefühl. And you know what? Yes, you can put on the virtue of compassion. Und weißt du was? Ja, du kannst die Tugend des Mitgefühls anziehen. Paul is telling us, he says, look, he says, you've been called to be holy, put on that virtue. Paulus sagt uns, du bist berufen worden, heilig zu sein, zieh diese Tugend an. So how do you practically put on the virtue of being compassionate? Wie ziehst du praktisch die Tugend des Mitgefühls an? Well, first of all, you have to realize, do you already have it put on or not? Zunächst einmal musst du dir darüber klar werden, ob du sie bereits angelegt hast oder nicht. If you are already a compassionate person, then obviously you already have the virtue. Wenn du bereits eine mitfühlende Person bist, hast du diese Tugend schon. But if you not, then you need to practically do something. Wenn nicht, musst du praktisch etwas machen. And this is what I had to do. Und das ist, was ich tun musste. I had to say, Lord, I have to put this attitude upon me, this virtue upon me. Ich musste sagen, Herr, ich muss mir diese Haltung, diese Tugend aneignen. So the first thing I did, I repented from having no compassion. Das erste, was ich tat, war, dass ich Buße tat, weil ich kein Mitgefühl hatte. That means repent means to change your mind, how you think about things. Das bedeutet, dass du deine Einstellung änderst, wie du über die Dinge denkst. So I said, God, I'm not obeying your scripture. That means I'm sinning. I'm so sorry. Ich sagte, Gott, ich gehorche deine Schrift nicht. Das heißt, ich sündige. Das tut mir leid. And the next thing I ask is, Holy Spirit, every time I'm not compassionate, will you simply make me aware? Das nächste, was ich fragte, Heiliger Geist, jedes Mal, wenn ich nicht mitfühlend bin, wirst du mich einfach darauf aufmerksam machen? Do you really think the Holy Spirit inspires Paul to write this in the Bible and then he's not going to help you to become compassionate? Glaubst du wirklich, dass der Heilige Geist Paulus dazu inspiriert hat, dies in der Bibel zu schreiben und dass er dir dann nicht dabei hilft, mitfühlend zu werden? Of course, he was there eagerly to help me. Natürlich war er eifrig dabei, um mir zu helfen. Suddenly he made me aware that Reinhard, this was not compassionate. Plötzlich macht er mich darauf aufmerksam, Reinhard, das war nicht barmherzig. And you know, I learned, the quicker you learn to respond to the Holy Spirit and work with him, the quicker you actually transform. Ich habe gelernt, je schneller du lernst, auf den Heiligen Geist zu reagieren und mit ihm zusammenzuarbeiten, desto schneller wirst du tatsächlich verändert. And it was amazing how quick the change inside of me was. Debbie noticed it so strong. Und es war erstaunlich, wie schnell sich die Veränderung in mir vollzog. And Debbie noticed it very clearly. Debbie bemerkte sie so stark. Because I had no compassion with her when she was weak. Denn ich hatte mit ihr kein Mitgefühl, wenn sie schwach war. So the Holy Spirit desires for you to be compassionate, to work together with him. Der Heilige Geist wünscht sich, dass du mitfühlend bist, also arbeite mit ihm zusammen. I really like the next virtue that he's telling us to put on because it expresses perfect love. Die nächste Tugend, die er uns ans Herz legt, gefällt mir besonders gut, weil sie die vollkommene Liebe ausdrückt. Look, he says, showing kindness toward all. Er sagt, indem ihr allen gegenüber freundlich seid. Isn't it interesting that the Bible says love is patient and then the second attribute is already love is kind? Ist es nicht interessant, dass die Bibel sagt, die Liebe ist geduldig und das zweite Attribut lautet, Liebe ist freundlich. So if love is kind, if that is an expression of agape love, wenn die Liebe freundlich ist, ein Ausdruck der Agape-Liebe, then we have to do whatever we can to be kind towards all people. Müssen wir alles tun, was wir können, um zu allen Menschen freundlich zu sein. It's very easy to be kind to those who are kind to us. Es ist sehr leicht, zu den Menschen freundlich zu sein, die auch zu uns freundlich sind. But isn't it amazing that the Bible doesn't say be kind to those who are kind and nice to you? Ist es nicht erstaunlich, dass die Bibel nicht sagt, dass du nett zu denen sein sollst, die nett und freundlich zu dir sind? Here is what it says. Hier steht, be kind to all. Seid freundlich zu allen. So the guy who cuts you off in traffic, you're supposed to slow down and let him go in front of you. That's being kind to all. Der Fahrer, der dich im Straßenverkehr schneidet und du langsamer werden musst, um ihn vor dir fahren zu lassen, das bedeutet, freundlich zu allen zu sein. Ah, doesn't the picture become a little bit different now? Ah, wird das Bild jetzt nicht ein bisschen anders? You know, many times when I'm in traffic, I have to literally tell myself, Reinhard, I'm going to be kind to the mean drivers. Oft, wenn ich im Straßenverkehr bin, muss ich wortwörtlich zu mir sagen, Reinhard, ich werde freundlich zu dem gemeinen Autofahrer sein. Let's put on this virtue and show it to everybody that we actually have God's virtues. Ziehen wir diese Tugend an und zeigen wir allen, dass wir tatsächlich Gottes Tugenden haben. The next virtue we have to put on is to be gentle. Die nächste Tugend, die wir anziehen müssen, ist, sanftmütig zu sein. Listen, I know some people actually, some of my friends. Hör zu, ich kenne einige Leute, einige meiner Freunde. They're trying so hard to put on this virtue that it's not even nice anymore. Die so sehr versuchen, diese Tugend anzuziehen, dass es nicht mehr schön ist. You know, we have one person, and Debbie said, he's too nice. He's not even a proper male anymore. Wir haben eine Person, und Debbie sagt, er ist zu nett. Er ist nicht einmal mehr ein richtiger Mann. You know, and he wasn't a gay person, he was a married man of a family. Er war keine homosexuelle Person, sondern ein verheirateter Mann einer Familie. And we became very, very, very close friend. Und wir wurden sehr enge Freunde. And we actually talked about him. It's not a criticism, it's just he reacted towards his childhood experience from his father. Und wir sprachen mit ihm darüber. Es war keine Kritik. Er reagierte nur auf seine Kindheitserfahrungen mit seinem Vater. You know, to be gentle is one thing, but to be just weak and to be pushed over and controlled by everybody is not being gentle. Sanftmütig zu sein ist eine Sache, aber einfach nur schwach zu sein und sich von allen herumschubsen und kontrollieren zu lassen, ist nicht sanftmütig. For instance. Zum Beispiel. I do what I can to be a person that's a gentleman. Ich mache alles, was ich kann, um eine Person zu sein, die ein Gentleman ist. But. Aber. If I have to take position and protect my wife, I cannot say, oh, I've put on the virtue to be gentle. Just do to her whatever you want. Wenn ich Stellung beziehen und meine Frau schützen muss, kann ich nicht sagen, oh, ich habe mir die Tugend angeeignet, sanftmütig zu sein, also mach mit dir, was du willst. So, we are gentle people, but sometimes we have to take position even in our gentleness. Wir sind sanftmütige Menschen, aber manchmal müssen wir auch in unserer Sanftheit Position beziehen. Think about that. Denk darüber nach. And tomorrow we'll continue. Morgen machen wir weiter.